Um die Natur und die ethnisch-kulturelle Vielfalt zu verteidigen, fordere ich, dass das Gesetz zur Unabhängigkeit der indigenen Bevölkerung verabschiedet wird und dass unsere Territorien respektiert werden. Ich bin Elides Rivera aus dem indigenen Territorium Terrawa. Lern mich kennen. Ich will dazu beitragen, dieses Land ein Stück besser zu machen. Meine Stimme ist für Costa Rica. Dies ist eine Produktion des Kommunikationszentrums Voces Nuestras und der Stunde der sozialen Bewegungen.